Naja, es ist schon passend, dass Jason Statham als Parker Berufsganove ohne Skrupel einen Cowboyhut trägt. Ein Typ mit dieser Lebensphilosophie. Zivilisierte Menschen müssen Regeln befolgen. Ich sorge nur für Ordnung. Der Verstoß gegen sie hat blutige Folgen. Die Prognose von Jennifer Lopez als Zufallskumpanin von Parker trifft's präzise. Sie werden sie alle umbringen, oder? Das haben Sie gesagt, nicht ich. Parker, Taylor Hackfords filmische Adaption der gleichnamigen Figur des Krimi-Schriftstellers Donald E. Westlake, ist die Story von einem, den die Kumpane nach einem Bruch betrogen haben. Also Parker, ich brauche die ganze Kohle für das nächste Ding. Und der nun blutige Vergeltung übt. Parker ist Wiedergänger einer dieser mythischen Rachefiguren aus einem Western. Einzelgänger, der sein eigenes Gesetz schreibt. Taylor Hackfords Film, ansonsten nicht sonderlich aufregende Genrekost, ist zwar sehr brutal, aber in der eigentümlichen Martial-Arts-Eleganz dieses Actionfilms, in der die Schwerkräfte scheinbar überwunden werden, erscheint Jason Statham wie eine blutige Ausgabe von Jackie Chan oder Buster Keaton. So makaber es klingen mag, Parker ist eben blutiges Körperballett und irgendwie auch Slapstick. Und Jason Statham muss richtig ackern, sich schinden. Ja, wir sehen ihm bei der Arbeit zu. Parker von Taylor Hackford, zwiespältig, aber durchaus empfehlenswert. Grundthema im Kino, die alte Welt verschwindet und mit ihr die Tradition. Auch in Grönland, spätestens wenn die Klimaerwärmung die Existenz der Robbenjäger vernichtet hat. Die Folgen für die indigenen Völker, der Ältere erzählt Inuk dem Jüngeren von diesem tragischen Weg, den viele gehen. In meiner Verzweiflung habe ich angefangen zu trinken. Als ich immer mehr getrunken habe, ging meine Frau mit meinem Sohn weg und kam nie wieder. Mike Magidsons Film Inuk erzählt von einem jungen Grönländer, der seinen Vater verloren hat, dessen Mutter Säuferin wurde und der sich ganz hinter die Kopfhörer seines Walkman zurückgezogen hat. Das Jugendamt schickt ihn und ein paar andere Jugendliche in den Norden zu den Jägern, die noch die Robben jagen. Ikuma, der Jäger. Ich bin nicht sein Kindermädchen. Er will keine Jugendlichen bei der Jagd, doch er braucht das Geld, das er für diesen Erziehungsausflug bekommt. Wenn wir noch lange warten, sind die Robben verschwunden. Inuk erzählt von einer Bildungsreise, die der Junge zu den alten Traditionen hin unternimmt. Der Junge wird die Bewährungsprobe, die ihm da gestellt wird, bestehen. Und wir bekommen in Inuk, dem Film, grandiose Bilder dieser Landschaft des ewigen Eises zu sehen, das ja vielleicht nicht mehr so ewig ist. Leider bietet die Erzählerstimme im Off die eine oder andere Prise Pathos zu viel. Etwas weniger von diesem Tonfall hier. Unsere Vorfahren haben daran geglaubt. Wäre mehr gewesen. Inuk von Mike Magidson, empfehlenswert. Inuk hat seinen Vater verloren. TJ, Hauptfigur im Film Hescher, der Rebell, seine Mutter bei einem Autounfall. TJ und sein Vater Paul haben keinen Halt mehr in ihrem Leben, kriechen bei der Großmutter unter. Paul lebt nur noch vollgedröhnt mit Psychopharmaka auf dem Sofa. Doch unvermutet, wie aus heiterem oder vielleicht nicht so heiterem Himmel, ist da... Warum bist du hier? Ich wohne jetzt hier, akzeptier das. Ist da plötzlich dieser Rüpel namens Hescher gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Wo steht eure Waschmaschine? Hescher ist amerikanischer Slang-Ausdruck für einen Hardcore-Heavy-Metal-Fan. TJ, wer ist das? Ich bin Hescher, ein Freund von deinem Sohn. Was natürlich eine Lüge ist. Hescher, diesen Kotzbrocken, darf man sich so vorstellen. Lange, strähnige, fettige Haare, Oberkörper meistens nackt. Was will er hier? Hescher ist in jedem Fall eine Provokation, aber spätestens, wenn er das Auto des Typen anzündet, der TJ in der Schule quält, da ist dem 13-Jährigen nicht mehr so eindeutig klar, ob dieser Typ nicht auch etwas bietet, was TJ aus seiner Verzweiflung holen könnte. Nein, nein, nein! I wanted to make a film that was honest, that wasn't afraid to. Ich wollte einen ehrlichen Film machen, sagt Regisseur Spencer Susser, der die Folgen von Tod zeigt, wie man damit umgeht, wie es sich anfühlt, wenn man zurückbleibt. And you actually listen to what he's saying, you realize that he actually is. Wenn man Hescher genau zuhört, merkt man, dass er eigentlich eine Art Engel ist, sagt Spencer Susser. Einer, der die Wände von Trauer und Schmerz einreißt, die TJ und sein Vater um sich gebaut haben. Dieser Hescher, dieser Heavy-Metal-Rüpel, dieser Engel, wird für TJ zur Projektionsfläche für alle Aspekte seiner Trauer, auch für die lodernde Aggression über den Verlust. Mit rührseligen Hollywood-Klischees über Trauerverarbeitung hat das alles nichts zu tun. Hescher von Spencer Susser, bei uns als DVD-Premiere erschienen, herausragend.